tragen. Halte Kraft, soll neu bestehen. Unser Deutschland darf nicht untergehen. Nicht untergehen. Mit der lang gesehnten Rebellion stößt mir die kranke Wut vom Thron. Der Himmel rot, die Nacht bricht an. Wotans Krieger schreiten voran. Blitz und Donner in der Nacht. Das letzte Bataillon ist erwacht. Es ist erwacht. Zu lang gewartet auf die letzte Schlacht. Die letzten Krieger, die sind erwacht. Wie damals wollen wir es wagen. Das Sonnenrad auf unseren Schultern tragen. Alte Kraft soll neu entstehen. Unser Deutschland darf nicht untergehen. Nicht untergehen. Ist auch der allerletzte Sieg vollbracht. Euer Feuer der Reinheit in uns entfacht. Das Staub der Feinde im Winde verweht. Will das Reich mit der Phönix aus der Asche entstehen. Bis zum allerletzten Blut von mir schreiten. Auf das die Valkyren uns nach Valhalla geleiten. Nach Valhalla geleiten. So lange gewartet auf die letzte Schlacht. Die letzten Krieger sind in der Macht. Wie damals wollen wir wieder wagen, das Sonnenrad auf unseren Schultern tragen. Alte Kraft soll neu bestehen, unser Deutschland darf nicht untergehen. Nicht untergehen. So lange gewartet auf die letzte Schlacht, die letzten Krieger sind in der Wacht. Wie damals wollen wir wieder wagen, das Sonnenrad auf unseren Schultern tragen. Alte Kraft soll neu bestehen. Unser Deutschland darf nicht untergehen. Nicht untergehen. So lange gewartet auf die letzte Schlacht. Die letzten Krieger sind in der Wacht. Wie damals wollen wir wieder wagen. Das Sonnenrad auf unseren Schultern tragen.